Sturmband am Kinn, die Muskeln gestrafft, so ziehen wir dahin. Die Fahne hoch am Schaft, hat aus unser Blick, zum Kampf schreiten wir, es gibt kein Zurück. Fürs Adelkreuz Manier, stolz und frei, stark und treu, doch wer auf uns nicht ist, auf Radit. Denn wir sind die braunen Soldaten für Adolfin, da ziehen wir ins Gefecht. Denn wir sind die braunen Soldaten und wir kämpfen für Freiheit und für Recht. Wir schlugen die Marxisten, Rotron und Pazifisten, wir sind Völker aller Staaten. Unsere Sache ist heilig und gerecht, denn wir sind die braunen Soldaten, wir Adolf Hitler sind ja im Gefecht. Thank you.